Bin so allein. Aus helle Nacht von Emmy Hennings. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Bin so allein. Bin so allein und ganz verlassen. Es ist so kalt und alle Gassen erhellt nur meiner Sehnsucht Schein. Du willst, dass ich zu dir soll gehen. O, lass mich jagen, schneller wehen, fliegen zu dir, um glühend sein. Du bist der Brand, o, lass mich brennen, du Namenrufer wirst mich nennen. Wer bin ich? Ausgelöscht die Welt. Was soll ich noch? Zieh mich zu dir, lass mich nicht länger gehen hier. Ach, alle Tränen sind zerschellt. An dir, mein Gott, mein Tränenlied, singet so leise und wird so müd, will schlafen in mir. Es währt nur eine kleine Pause, dann ruhe ich in deinem Hause. O Ruhen in dir. Ende von Bin so allein.